Wir hatten alles, was man braucht. Was bedeutete, dass wir uns satt aßen und dass es in der Küche und der Kneipe, den einzigen Räumen, in denen wir lebten, warm war. Zwei Garnituren Kleider, eine für unter der Woche, eine für sonntags. Ich hatte zwei Schulkleider. Dem Kind fehlte so nichts. Im Pensionat konnte niemand sagen, dass ich weniger hatte als andere. Ich hatte genauso viel wie die Töchter der Bauern oder des Apothekers. Puppen, Radiergummis, Anspitzer, warme Winterstiefel, einen Rosenkranz, ein Messbuch. Sie konnten es sich leisten, das Haus zu renovieren und alles zu entfernen, das an früher erinnerte. Die schwarz-weiße Fachwerkfassade war lange das einzige Ärgernis, aber sie hatten nicht das Geld, sie verputzen zu lassen. Eines Tages kam eine meiner Grundschullehrerinnen am Haus vorbei und sagte, wie hübsch es sei. Ein richtiges normannisches Bauernhaus. Mein Vater war überzeugt, dass sie das nur aus Höflichkeit sagte. Alle, die unsere alten Sachen bewunderten, die Pumpe im Hof, die Fachwerkfassade, wollten uns sicher nur daran hindern, zu bekommen, was sie selbst längst hatten. Moderne Dinge, wie fließendes Wasser in der Küche und ein weiß verputztes Haus. Er nahm einen Kredit auf, um das Grundstück und die Gebäude darauf zu kaufen. Niemand in seiner Familie war je Hausbesitzer gewesen. Hinter dem Glück die Anspannung des hart erarbeiteten Wohlstands. Ich kann mich doch nicht vierteilen. Ich arbeite mich hier noch tot. Eine Sekunde, um aufs Klo zu gehen. Etc. Die tägliche Leier. Wie kann man die Wahrnehmung einer Welt beschreiben, in der alles teuer ist? Der Geruch von frisch gewaschener Wäsche an einem Oktobermorgen, das eben im Radio gehörte Lied noch in den Ohren. Plötzlich bleibt die Tasche meines Kleides am Lenker des Fahrrads hängen. Der Stoff reißt. Drama, Geschrei. Der Tag ist gelaufen. Das Gör schert sich nicht um den Wert der Sachen. Notwendige Überhöhung der Dinge. Und hinter allen Worten, denen der Leute meinen eigenen Neid und den Vergleich wittern. Wenn ich sagte, ein Mädchen aus meiner Klasse hat die Schlösser der Loire besichtigt, regten sie sich auf. Die laufen dir nicht weg. Gib dich mit dem zufrieden, was du hast. Ein andauernder, bodenloser Mangel. Trotzdem immer etwas wollen. Nur um etwas zu wollen, weil man im Grunde nicht weiß, was schön ist, was einem gefallen soll. Mein Vater verließ sich bei der Auswahl von Farben und Materialien immer auf den Rat des Malers oder Schreiners. Er nahm das, was üblich war. Er ließ nicht einmal den Gedanken zu, man könnte sich mit Gegenständen umgeben, die man gezielt ausgesucht hatte. Leitmotiv: nicht so hoch hinaus wollen. Ständig Angst, fehl am Platz zu sein, sich schämen zu müssen. Einmal stieg er versehentlich mit einer zweiten Klasse Fahrkarte in die erste. Der Schaffner ließ ihn den Aufpreis bezahlen. Der Schatten der Unwürdigkeit. Vor Menschen, die er für wichtig hielt, war er steif und schüchtern, stellte keine Fragen. Anders gesagt, er verhielt sich klug. Weil er sich unserer Unterlegenheit bewusst war und sie gleichzeitig zurückwies, indem er sie so gut wie möglich versteckte. Einen ganzen Abend lang fragten wir uns, was die Direktorin wohl mit dem Satz für diese Rolle sollte ihre Tochter Abendgarderobe tragen, gemeint haben könnte. Die Scham, nicht zu wissen, was wir zwangsläufig gewusst hätten, wenn wir nicht das gewesen wären, was wir waren, nämlich unterlegen. Obsession, was werden die Leute von uns denken? Die Nachbarn, die Kunden, alle. Oberste Regel, dem kritischen Blick der anderen zuvorkommen. Durch Höflichkeit, durch die Abwesenheit einer eigenen Meinung, durch ein feines Gespür für die Launen anderer, die einen treffen könnten. Er schaute sich nicht das Gemüse in anderen Gärten an, während der Nachbar sein Beet umgrub, es sei denn, er wurde durch eine Geste, ein Lächeln oder ein Wort dazu aufgefordert. Keine Besuche, ohne eingeladen worden zu sein. Nicht einmal dann, wenn jemand im Krankenhaus lag. Keine Fragen stellen, die Neugier oder einen persönlichen Wunsch verraten könnten. Nichts nach außen dringen lassen, was den anderen Macht über uns verliehen hätte. Der verbotene Satz, wie viel haben Sie dafür bezahlt? Ich sage oft uns und wir, weil ich lange so dachte. Ich weiß nicht, wann ich damit aufgehört habe. Meine Großeltern sprachen nur Dialekt, das normannische Patois. Manche Leute finden das Patois und das Französisch der unteren Schichten pittoresk. So zählt Proust entzückt François' Fehler und veraltete Ausdrücke auf. Ihn interessiert nur die Ästhetik, weil François sein Hausmädchen war, nicht seine Mutter. Und weil ihm diese Wendungen selbst nie spontan über die Lippen gekommen wären. Für meinen Vater war das Patois etwas Altes, Hässliches. Ein Zeichen gesellschaftlicher Unterlegenheit. Er war stolz darauf, es teilweise abgelegt zu haben. Und selbst wenn er kein schönes Französisch sprach, war es immerhin Französisch. Er, der in der Kneipe und in der Familie viel redete, schwieg in Gegenwart von Leuten, die gutes Französisch sprachen. Oder er brach mitten im Satz ab, sagte, finden Sie nicht? Beim Sprechen immer vorsichtig sein. Unsagbare Angst vor dem falschen Wort. Aber er hasste auch große Phrasen und neumodische Ausdrücke, die Blödsinn waren. Irgendwann sagten alle ständig, sicher nicht. Und er verstand nicht, warum man zwei Wörter kombinierte, die einander widersprechen. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die kultiviert wirken wollte und Gehörtes oder Gelesenes beherzt ausprobierte, mit nur leichter Unsicherheit, weigerte er sich, ein Vokabular zu verwenden, das nicht seins war. Wenn ich als Kind versuchte, mich besser auszudrücken, hatte ich immer das Gefühl, mich in einen Abgrund zu stürzen. Weil die Grundschullehrerin mich immer verbesserte ich später meinen Vater. Er bekam einen Wutanfall. Ein anderes Mal, wie soll ich in der Schule richtig sprechen, wenn ihr euch die ganze Zeit so schlecht ausdrückt? Ich weinte. Er war unglücklich. In meiner Erinnerung führte alles, was mit Sprache zu tun hatte, zu Ärger und Streit. Viel mehr als Geld. Er war fröhlich. Mit den Kundinnen, die gern lachten, machte er Scherze, versteckte Anzüglichkeiten, Fäkalwitze. Ironie war ihm fremd. Im Radio hörte er Chansons und Ratespiele. Immer bereit, mit mir in den Zirkus zu gehen, in alberne Filme, zum Feuerwerk. Er setzte nie einen Fuß in ein Museum. Er bewunderte schöne Gärten, blühende Bäume, einen Bienenstock und Frauen, an denen etwas dran war. Er begeisterte sich für Großbaustellen und neue Bauwerke. Er mochte Zirkusmusik und Ausflüge mit dem Auto. Er wirkte glücklich, wenn er den Blick über Felder und Buchenwälder schweifen ließ oder dem Zirkusorchester lauschte. Darüber, was man empfindet, wenn man ein Lied hört oder eine Landschaft betrachtet, wurde nicht gesprochen. Als ich mehr und mehr mit dem Kleinbürgertum von Yvetot zu tun bekam, fragte man mich immer als erstes nach meinem Geschmack. Jazz oder klassische Musik, Tati oder René Clair, das reichte, um mir zu verstehen zu geben, dass ich eine andere Welt betreten hatte. Jeden Nachmittag verschwand er in seinem Garten, der immer gepflegt war. Ein verwilderter Garten mit ins Kraut geschossenem Gemüse wäre ein Zeichen von Nachlässigkeit gewesen, so als würde man sich gehen lassen oder zu viel trinken. Wenn meinem Vater der Lauch oder ein anderes Gemüse einging, war er verzweifelt. Meine Mutter, was soll ich sagen? Er ist eben vom Land. Beim Essen benutzte er immer nur sein Taschenmesser. Er schnitt das Brot in kleine Würfel, die er vor sich hinlegte, um sie zusammen mit Käse oder Wurststücken aufzuspießen und seinen Teller damit blank zu wischen. Wenn ich nicht aufaß, machte ihn das traurig. Seinen Teller hätte man in den Schrank zurückstellen können, ohne ihn abwaschen zu müssen. Nach dem Essen rieb er das Messer an seinem Blaumann sauber. Hatte er Hering gegessen, stach er es in die Erde, um den Geruch loszuwerden. Er schlürfte den Kaffee mit dem Löffel, wie Suppe. Um 5 Uhr nachmittags aß er einen kleinen Imbiss, Eier, Radieschen, Salzkartoffeln und begnügte sich abends mit einer Suppe. Mayonnaise, Kuchen und komplizierte Soßen stießen ihn ab. Er schlief immer in Hemd und Unterhemd. Dreimal in der Woche stellte er sich vor den Spiegel über der Küchenspüle, öffnete die oberen Hemdknöpfe, so dass ich die weiße Haut seiner Brust sah, und rasierte sich. Nach dem Krieg gab es in den Häusern immer mehr Badezimmer, ein Zeichen von Wohlstand. Und meine Mutter ließ im ersten Stock ein Waschbecken einbauen, das er nie benutzte. Er wusch sich das Gesicht weiter in der Küche. Im Winter spuckte er im Hof auf den Boden und nieste genüsslich. Dieses Porträt hätte ich auch schon damals schreiben können, als Schulaufsatz. Wären sämtliche Themen, die mir vertraut waren, nicht verboten gewesen. Einmal stieß ein Mädchen in der 4. Klasse ein so kräftiges Hachi aus, dass ihr Heft vom Pult fiel. Die Lehrerin an der Tafel drehte sich um. Äußerst vornehm. Wirklich. Wenn er und meine Mutter redeten, wirkte es immer so, als machten sie einander Vorwürfe. Und selbst wenn sie sich um den anderen sorgten, zieh einen Schal an, draußen ist es kalt. Jetzt bleib doch mal kurz sitzen. Klang es, als beschimpften sie sich. Sie brüllte lauter als er, weil ihr alles auf den Nerv ging. Eine verspätete Lieferung, die zu heiße Trockenhaube beim Friseur, ihre Periode, die Kunden. Manchmal... Du hast einfach nicht das Zeug zum Händler. Anders gesagt, du wärst besser Arbeiter geblieben. Als Antwort auf die Beleidigung, die ihn aus seiner gewohnten Ruhe riss, du Luder, hätte ich dich bloß nicht geheiratet. Jede Woche. Esel, Scheusal, armer Wicht, altes Miststück, armer Wicht. Etc. Ohne jede Bedeutung. Wir wussten nicht anders miteinander umzugehen. Der höfliche Ton war Fremden vorbehalten. Diese Gewohnheit war so stark, dass mein Vater, der sich in Anwesenheit anderer Leute gewählt auszudrücken versuchte, mich einmal, als ich auf einen Steinhaufen kletterte, anblaffte und in normannischem Patois ausschimpfte, womit er den guten Eindruck zerstörte, den er hatte machen wollen. Er hatte nie gelernt, mich freundlich zu rügen, und ich hätte der Androhung einer Ohrfeige in korrektem Französisch nicht geglaubt. Höflichkeit zwischen Eltern und Kindern war mir lange ein Rätsel. Ebenso brauchte ich Jahre, bis ich die übertriebene Freundlichkeit verstand, mit der gebildete Menschen etwas so Simples wie Guten Tag sagen. Ich schämte mich. So viel Aufmerksamkeit verdiente ich doch gar nicht. Ich bildete mir sogar ein, sie fänden mich besonders sympathisch. Diese Details zu entschlüsseln ist für mich umso notwendiger, als ich sie verdrängt hatte, überzeugt von ihrer Bedeutungslosigkeit. Doch die Erniedrigung hat sie meinem Gedächtnis eingeschrieben. Ich habe mich dem Willen der Welt, in der ich lebe, gefügt. Einer Welt, die einen die Herkunft aus einfachen Verhältnissen vergessen machen will, als wäre sie ein Ausdruck schlechten Geschmacks. Wenn ich abends am Küchentisch an meinen Hausaufgaben saß, blätterte er in meinen Büchern, vor allem den Geschichts-, Erdkunde- und Biologiebüchern. Er wollte oft, dass ich ihn abfrage. Einmal forderte er mich auf, ihn ein Diktat schreiben zu lassen, um mir zu beweisen, dass er die Rechtschreibung beherrscht. Die Schule, eine katholische Einrichtung, die meine Mutter ausgesucht hatte, war ihm unheimlich. Er sagte immer, deine Schule, das Pensionat. Er betonte jede Silbe mit spitzen Lippen und affektierter Ehrerbietung, als würde die normale Aussprache eine Vertrautheit mit diesem unzugänglichen Ort ausdrücken, die er nicht glaubte, für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Er weigerte sich, zu Schulfesten zu kommen, selbst dann, wenn ich in einer Aufführung mitspielte. Oft ernst, fast tragisch, pass in deiner Schule immer schön auf. Die Angst, dass dieses seltsame Glück, meine guten Noten, plötzlich vorbei sein könnte. Die Hoffnung, dass ich es einmal besser haben werde als er. Wann hat dieser Traum seinen eigenen Traum ersetzt, von dem er einmal erzählte, eine schöne Kneipe in der Innenstadt führen, mit Terrasse, Laufkundschaft und einer Kaffeemaschine auf dem Tresen? Geldmangel, Angst vor einem weiteren Neuanfang, Resignation. Was will man machen? Aber unglücklich war er nicht. In der Kneipe war es immer schön warm. Zwischen zwei Gästen meine Mutter im Laden vertreten, widerwillig. Er liebte das Leben in der Kneipe. Vielleicht liebte er aber auch gar nichts außer Gartenarbeit und den Bau neuer Schuppen. Und den Duft des blühenden Ligusters im Frühsommer. Das helle Gebell der Hunde im November. Das Rattern der Züge im Winter. Ja, zweifellos. All die Dinge, die die Herrschenden, diejenigen, die das Sagen haben, die in den Zeitungen schreiben, behaupten lassen, diese Leute sind trotz allem glücklich. Sonntags den ganzen Körper waschen. Ein Abstecher in die Kirche, nachmittags Domino oder ein Ausflug mit dem Auto. Montags die Mülltonne rausstellen, mittwochs den Spirituosenvertreter empfangen, donnerstags den Lebensmittellieferanten etc. Im Sommer schlossen sie den Laden und die Kneipe für einen ganzen Tag und besuchten Freunde. Jeden Sonntag etwas Gutes essen. Von nun an für ihn immer dasselbe Leben. Aber die Überzeugung, dass man nicht glücklicher sein kann, dass man nicht als man glücklicher ist. Sein kann, als man ist. Ein Foto von mir, allein, draußen, rechts von mir die Reihe Schuppen, die neuen neben den alten. Wahrscheinlich habe ich noch keinen größeren ästhetischen Sinn, trotzdem weiß ich mich in einem günstigen Licht zu präsentieren. Im Halbprofil, um meine Hüften in dem engen Rock zu kaschieren, die Brust herausgestreckt, eine Strähne fällt mir in die Stirn. Ich lächle, um sanft zu wirken. Ich bin 16 Jahre alt. Unten der Schatten meines Vaters, der das Foto aufgenommen hat. Ich machte Hausaufgaben, hörte Schallplatten, las Bücher, immer in meinem Zimmer. Ich ging nur zu den Mahlzeiten nach unten. Wir aßen schweigend. Zu Hause lachte ich nie. Ich gab ironische Bemerkungen von mir. Damals ist mir alles nahe fremd. Ich wechsle langsam in eine kleinbürgerliche Welt hinüber, gehe auf Partys, zu denen man nur eingeladen wird, wenn man nicht bieder ist. Alles, was ich mag, wirkt mit einem Mal provinziell. Selbst die Überzeugungen meines Milieus kommen mir lächerlich vor. Vorurteile wie »Die Polizei, dein Freund und Helfer« oder »Solange man seinen Wehrdienst nicht geleistet hat, ist man kein Mann.« Meine Welt steht Kopf. Ich las richtige Literatur und schrieb Sätze und Verse ab, von denen ich glaubte, sie würden meine Seele zum Ausdruck bringen, das Unaussprechliche in meinem Leben, zum Beispiel »Das Glück ist ein Gott mit leeren Händen.« Mein Vater gehörte jetzt in die Kategorie der einfachen oder bescheidenen oder rechtschaffenen Leute. Er traute sich nicht mehr, mir Geschichten aus seiner Kindheit zu erzählen. Ich erzählte ihm nichts mehr von der Schule. Er wurde wütend, wenn ich mich über Hausaufgaben beschwerte oder den Unterricht kritisierte. Immer die Angst oder vielleicht der Wunsch, dass ich scheitere. Er regte sich auf, weil ich den ganzen Tag Bücher las und gab ihnen die Schuld daran, dass ich so verschlossen und schlecht gelaunt war. Der Besuch einer höheren Schule war ein notwendiges Übel, um es zu etwas zu bringen und keinen Arbeiter nehmen zu müssen. Aber dass ich gern nachdachte, war ihm suspekt. Ein Zeichen fehlender Lebenslust in jungen Jahren. Manchmal schien er zu glauben, ich wäre unglücklich. Vor den Verwandten und den Kunden Verlegenheit, fast Scham, weil ich mit 17 noch kein eigenes Geld verdiente. Er sagte immer, ich lerne gut, nie, dass ich gut arbeite. Arbeiten, das war etwas, was man mit den Händen tat. Beim Essen brach wegen jeder Kleinigkeit Streit aus. Ich glaubte immer recht zu haben, weil er nicht diskutieren konnte. Ich kommentierte, wie er aß oder sprach. Ich hätte mich geschämt, ihm Vorwürfe zu machen, weil er mich nicht in den Urlaub schicken konnte, aber ich fand es legitim, sein Verhalten ändern zu wollen. Vielleicht hätte er lieber eine andere Tochter gehabt. Einmal, Bücher, Musik, das ist etwas für dich? Ich brauche sowas nicht, um zu leben. Die restliche Zeit lebte er geduldig vor sich hin. Wenn ich aus der Schule kam, saß er in der Küche, direkt neben der Tür zur Kneipe, und las die Paris Normandie, mit gekrümmtem Rücken, beide Arme neben der Zeitung auf dem Tisch ausgestreckt. Er hob den Kopf. Da ist ja das Töchterlein. Habe ich einen Hunger? Das ist doch die beste Krankheit. Nimm dir, was du willst. Immerhin glücklich, mich mit Essen versorgen zu können. Wir sagten uns dieselben Dinge wie früher, als ich klein war. Sonst nichts. Ich glaubte, dass er nichts mehr für mich tun konnte. Seine Wörter und Gedanken hatten im Französisch- oder Philosophieunterricht und auf den roten Samtsofas meiner Schulfreundinnen keine Gültigkeit. Im Sommer hörte ich durchs offene Fenster meines Zimmers das Geräusch seines Spatens. Er klopfte in gleichmäßigen Abständen die umgegrabene Erde fest. Vielleicht schreibe ich, weil wir uns nichts mehr zu sagen hatten. Er holte mich aus einem Ferienlager ab, wo ich Betreuerin gewesen war. Meine Mutter rief aus der Ferne, Huhu, und dann sah ich die beiden. Mein Vater ging gebeugt, mit gesenktem Kopf, wegen der Sonne. Auf dem Bürgersteig vor der Kathedrale zankten sie laut darüber, in welche Richtung es nach Hause ging. Sie benahmen sich wie Leute, die nicht oft rauskamen. Zum ersten Mal war ich von zu Hause weg gewesen, hatte 2 Monate lang woanders gelebt, in einer jungen, freien Welt. Mein Vater war alt, ängstlich. Plötzlich hatte ich nicht mehr das Gefühl, auf die Universität gehen zu dürfen. Etwas Unbestimmtes, ein Unwohlsein nach den Mahlzeiten. Er nahm Magnesium und fürchtete sich davor, den Arzt zu rufen. Beim Röntgen entdeckte der Spezialist schließlich einen Polypen im Magen, der schnell entfernt werden musste. Meine Mutter warf ihm immer wieder vor, sich grundlos Sorgen zu machen. Dazu die Schuldgefühle, weil die Behandlung so teuer war. Ladenbesitzer waren damals noch nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Er sagte, so ein Unglück. So ein Unglück. So ein Unglück. Nach der Operation verließ er das Krankenhaus so schnell wie möglich und erholte sich langsam zu Hause. Seine Kräfte waren geschwunden. Er verlor seinen Stolz mit 59 Jahren. Ich bin zu nichts mehr Nutze. Die Worte galten meiner Mutter, vielleicht mehrdeutig gemeint. Trotzdem der Wunsch, nicht aufzugeben, sich noch einmal an die neue Situation zu gewöhnen. Er begann auf sich zu achten, er horchte in sich hinein. Die Nahrung wurde zu etwas Unheimlichem, Medizin oder Gift, je nachdem, ob sie ihm gut bekam oder ihm schwer im Magen lag. Er roch am Steak oder am Fisch, bevor er sie in die Pfanne warf. Der Anblick meiner Joghurts war ihm zuwider. Ich begann eine Ausbildung zur Grundschullehrerin in Rouen. An der Fachschule gab es Essen im Überfluss. Man wusch meine Wäsche. Der Hausmeister reparierte sogar unsere Schuhe. Kostenlos. Dieses System der lückenlosen Versorgung flößte ihm Respekt ein. Der Staat schenkte mir einfach so einen Platz in der Welt. Als ich mitten im Schuljahr abging, war er verwirrt. Er verstand nicht, warum ich aus Freiheitsdrang einen sicheren Ort verließ, an dem ich rundum versorgt war. Ich verbrachte einige Zeit in London. In der Ferne die Gewissheit einer abstrakten Liebe zu ihm. Ich begann, mein eigenes Leben zu leben. Meine Mutter schrieb mir eine Zusammenfassung von allem, was um sie herum passierte. Es ist kalt hier bei uns, wir hoffen, dass es bald wieder wärmer wird. Frau X ist gestorben, mit 60, das ist nicht alt. In geschriebener Sprache konnte meine Mutter nicht scherzen. Sie hatte ohnehin schon mit der Grammatik und den Formulierungen zu kämpfen. Einfach so zu schreiben, wie sie sprach, wäre ihr noch schwerer gefallen. Das hatte sie nie gelernt. Mein Vater unterschrieb. Ich antwortete in demselben nüchternen Ton. Sie hätten jedes Bemühen um Stil so empfunden, als wollte ich sie auf Distanz halten. Ich kam zurück und ging wieder weg. Ich studierte Literatur in Rouen. Er hatte sich damit abgefunden, dass sein Geschäft nur dem Überleben diente und mit ihm verschwinden würde. Kein Ehrgeiz mehr. Im Spätsommer im September fing er mit seinem Taschentuch Wespen an der Scheibe des Küchenfensters und warf sie auf die heiße Ofenplatte. Sie verbrannten zuckend. Keine Kritik, kein Lob. Er fand sich mit dem seltsamen, unwirklichen Leben ab, das ich führte. mit über 20 Jahren immer noch die Schulbank drücken. Immer die Angst, dass man mich für zu privilegiert halten könnte und sie für reich, weil sie mich zum Lernen gedrängt hatten. Aber auch nicht zugeben wollen, dass ich ein Stipendium bekam, denn dann hätte das Urteil gelautet, dass sie fein heraus waren, weil der Staat mich fürs Nichtstun bezahlte. Überall Neid und Missgunst. Das machte seine Lebenswelt vielleicht am stärksten aus. Manchmal kam ich sonntagmorgens nach einer durchfeierten Nacht zu ihnen nach Hause und schlief bis zum Abend. Kein Wort, fast schon Zustimmung. Eine junge Frau darf sich ruhig ein bisschen amüsieren. Der Beweis, dass ich trotz allem normal war. Oder die Idealvorstellung von einer undurchschaubaren, bildungsbürgerlichen Welt. Wenn eine Arbeitertochter schwanger heiratete, wusste es das ganze Viertel. In den Sommerferien lud ich ein oder zwei Freundinnen nach Yvetot ein. Junge Frauen ohne Vorurteile, die mir versicherten, es kommt nur auf die inneren Werte an. Ich hatte sie nämlich vorgewarnt, wie jemand, der einem herablassenden Blick auf seine Familie zuvorkommen will. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, weißt du? Mein Vater war glücklich, diese wohlerzogenen jungen Mädchen willkommen zu heißen. Er unterhielt sich viel mit ihnen, war höflich bemüht, keine Stille im Gespräch entstehen zu lassen und interessierte sich lebhaft für alles, was meine Freundinnen sagten. Er riss sich ein Bein aus. Wenn ich zu meinen Freundinnen ging, war ich selbstverständlich aufgefordert, an ihrem Familienleben, das sich durch meinen Besuch nicht im geringsten veränderte, teilzunehmen. Ihre Welt, die den fremden Blick nicht fürchtete, stand mir offen, weil ich die Umgangsformen, Überzeugungen und den Geschmack meiner Welt abgelegt hatte. Indem mein Vater das, was in diesen Kreisen ein ganz banaler Besuch war, zu etwas Außergewöhnlichem machte, wollte er meinen Freundinnen Respekt erweisen und sich als Mann von Welt geben. Einmal mit stolzem Blick: Du hast dich nie für mich schämen müssen. In einem Spätsommer brachte ich einen Politikstudenten, mit dem ich liiert war, mit nach Hause, um ihn den Eltern vorzustellen. Ein feierliches Ritual zur Aufnahme in die Familie, das in modernen, wohlhabenden Kreisen, wo die Freunde der Töchter ein- und ausgingen, längst abgeschafft war. Um den jungen Mann willkommen zu heißen, hatte sich mein Vater eine Krawatte umgebunden und den Blaumann gegen eine Sonntagshose getauscht. Er strahlte vor Glück. Er war sicher, meinen zukünftigen Ehemann als Sohn betrachten und sich ungeachtet aller Bildungsunterschiede mit ihm von Mann zu Mann unterhalten zu können. Er zeigte ihm seinen Gemüsegarten und die Garage, die er gebaut hatte. Er führte ihm vor, was er konnte, in der Hoffnung, dass dieser Junge, der seine Tochter liebte, seinen Wert erkannte. Im Gegenzug reichte es, wenn der Junge wohlerzogen war. Das schien schwer erreichbar und war meinen Eltern am wichtigsten. Anders, als sie es bei einem Arbeiter getan hätten, versuchten sie nicht herauszufinden, ob er willensschwach war oder trank. Die tiefe Überzeugung, dass Bildung und gute Manieren Beweise für eine angeborene innere Größe waren. Darauf hatten sie vielleicht schon seit Jahren gewartet. Eine Sorge weniger. Endlich die Sicherheit, dass ich nicht irgendwen nehmen oder als verrückter Alter enden würde. Er wollte dem jungen Paar mit seinen Ersparnissen helfen und durch eine enorme Großzügigkeit den Kultur- und Machtunterschied überbrücken, der ihn von seinem Schwiegersohn trennte. Wir selbst brauchen ja nicht mehr viel. Beim Hochzeitsessen in einem Restaurant mit Blick auf die Seine sitzt er mit leicht zurückgezogenem Kopf da. Die Serviette auf dem Schoß, beide Hände auf der Serviette und lächelt leicht, unbestimmt, wie jemand, der sich langweilt, während er auf das Essen wartet. Dieses Lächeln sagt auch, dass hier und jetzt alles gut ist. Er trägt einen maßgeschneiderten blauen Nadelstreifenanzug, ein weißes Hemd und zum ersten Mal Manschettenknöpfe. Erinnerungsschnappschuss. Ich hatte den Kopf in seine Richtung gedreht, mitten in einem Lachanfall. Sicher, dass er sich nicht amüsierte. Danach sah er uns nur noch selten. Wir wohnten in einem Touristenort in den Alpen, wo mein Mann in der Stadtverwaltung arbeitete. Wir verkleideten unsere Wände mit Jute, tranken Whisky als Aperitif, hörten im Radio klassische Musik. Ein paar höfliche Worte an die Concierge. Ich war jetzt Teil jener Hälfte der Welt, für die die andere Hälfte nur Kulisse ist. Meine Mutter schrieb, wir könnten zu ihnen kommen, um uns auszuruhen. Sie wagte nicht zu sagen, dass wir kommen könnten, um sie zu besuchen. Ich fuhr allein hin und verschwieg ihnen die wahren Gründe für die Gleichgültigkeit ihres Schwiegersohns, unaussprechliche Gründe, auch zwischen ihm und mir, die ich für selbstverständlich hielt. Wie sollte ein Mann, der ins Bildungsbürgertum hineingeboren worden war, mit einer ironischen Grundhaltung, sich in der Gesellschaft rechtschaffener Leute wohlfühlen, deren Liebenswürdigkeit, die er durchaus sah, in seinen Augen niemals das entscheidende Defizit wettmachen konnte, die Unfähigkeit, ein geistreiches Gespräch zu führen. Immer war es meine Mutter, die mich abholte, wenn ich mit dem Zug aus Paris kam. Sie wartete am Drehkreuz auf mich. Sie riss mir den Koffer aus der Hand. Er ist zu schwer für dich, du bist das nicht gewohnt. In der Küche setzte ich mich hin, die beiden blieben stehen. Sie neben der Treppe, er in der offenen Tür zur Kneipe. In der Ferne hatte ich vergessen, wie meine Eltern sprachen und sich bewegten, hatte sie verklärt. Ich erlebte sie wieder so, wie sie immer gewesen waren, ohne diese Zurückhaltung im Auftreten, diese korrekte Sprache, die für mich mittlerweile selbstverständlich geworden war. Ich fühlte mich zwiegespalten. Ich ziehe das Geschenk, das ich ihm mitgebracht habe, aus der Tasche. Er packt es freudig aus. Ein Fläschchen Rasierwasser. Verlegenheit, Gelächter. Wozu soll das gut sein? Dann, ich werde wie eine Puffmutter riechen. Aber er verspricht es zu benutzen. Peinliche Szene. Falsches Geschenk. Mir ist zum Weinen zumute. Wie früher. Er wird sich nie ändern. Wir redeten über die Leute aus dem Viertel, verheiratet, tot, aus Yvetot weggezogen. Ich beschrieb meine Wohnung, den Louis-Philippe-Sekretär, die roten Samtsessel, die Stereoanlage. Sehr schnell hörte er nicht mehr zu. Er hatte mich großgezogen, damit ich einen Luxus genießen konnte, den er selbst nicht kannte. Er freute sich für mich, aber er interessierte sich nur insofern für die Dunlopillo-Matratze und die antike Kommode, als sie Beweise für meinen Erfolg waren. Oft, um das Gespräch abzukürzen, richtig so. Ihr müsst es euch gut gehen lassen. Ich blieb nie lange genug. Er gab mir eine Flasche Cognac für meinen Mann mit. Beim nächsten Mal kann er bestimmt mitkommen. Stolz, sich nichts anmerken zu lassen. Runterschlucken und gut ist. Dass er jetzt mit 65 krankenversichert war, erfüllte ihn mit Genugtuung. Wenn er aus der Apotheke kam, klebte er die Etiketten von den Medikamentenschachteln auf das Krankenkassenformular und war glücklich. Er liebte das Leben immer mehr. Mehrere Monate sind vergangen, seit ich im November mit dem Schreiben begonnen habe. Ich habe so lange gebraucht, weil es mir schwerer fällt, vergessene Ereignisse ans Licht zu holen, als neue zu erfinden. Das Gedächtnis leistet Widerstand. Ich konnte mich nicht auf meine Erinnerungen verlassen. Im Scheppern einer alten Ladenglocke, im Geruch einer überreifen Melone, finde ich immer nur mich selbst und meine Sommerferien in Yvetot. Die Farbe des Himmels, die Spiegelung der Pappeln im Fluss, konnten mir nichts über ihn verraten. Stattdessen suchte ich meinen Vater in der Art und Weise, wie Leute gelangweilt in Wartesälen sitzen, wie sie nach ihren Kindern rufen, wie sie sich auf dem Bahnsteig voneinander verabschieden. Bei den anonymen Fremden, denen ich irgendwo begegnet bin und die, ohne es zu ahnen, Stärke und Erniedrigung in sich trugen, fand ich die vergessene Wirklichkeit seiner Lebenswelt. Es gab keinen Frühling. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich seit November in einer unveränderlichen Zeit gefangen, mit immer gleichem Wetter, kühl und regnerisch, der Winter kaum kälter. Ich dachte nicht an das Ende meines Buches. Jetzt weiß ich, dass es näher kommt. Anfang Juni wurde es warm. Beim Geruch der Morgenluft weiß man, dass es ein schöner Tag wird. Bald werde ich nichts mehr zu schreiben haben. Am liebsten würde ich die letzten Seiten aufschieben, damit sie immer vor mir liegen. Aber ich kann nicht mehr in die Vergangenheit zurückgehen, Passagen überarbeiten und hinzufügen, mich auch nicht mehr fragen, wo das Glück geblieben ist. Ich werde den Morgenzug nehmen und wie immer erst am Abend ankommen. Diesmal bringe ich ihren 2,5-jährigen Enkel mit. Mein Vater erwartete uns in der Küche. Er schien mir nicht gealtert zu sein. Meine Mutter wies mich darauf hin, dass er am Vorabend extra beim Friseur gewesen war, zu Ehren seines Enkels. Ein einziges Durcheinander, Zwischenrufe, Fragen an das Kind, ohne die Antwort abzuwarten, gegenseitige Vorwürfe, sie würden dem kleinen Mann zu sehr zusetzen. Sie freuten sich. Sie versuchten zu erkennen, nach welcher Seite er kommt. Meine Mutter nahm ihn mit zu den Bonbongläsern. Mein Vater zeigte ihm im Garten die Erdbeeren, die Kaninchen und die Enten. Den Prinzipien meiner Erziehung, die ich für notwendig hielt, begegneten sie mit Misstrauen, Mittagsschlaf halten und keine Süßigkeiten. Wir aßen alle vier am Tisch vor dem Fenster, das Kind auf meinem Schoß. Ein schöner, ruhiger Abend, ein Moment, der etwas von einer Wiedergutmachung hatte. Jetzt ist eine andere Zeit. Ich bin spät aufgewacht. Im Nebenzimmer redete meine Mutter leise auf meinen Vater ein. Sie erzählte mir, er habe sich am frühen Morgen erbrochen. Er habe es nicht einmal bis zum Kloeimer geschafft. Sie nahm an, dass er sich an den Geflügelresten, die sie am Vortag zu Mittag gegessen hatten, den Magen verdorben hatte. Seine größte Sorge galt der Frage, ob sie alles vom Boden aufgewischt hatte, und er beschwerte sich, dass er irgendwo in der Brust Schmerzen habe. Seine Stimme klang verändert. Am Nachmittag räumte ich Bügelwäsche in den Schrank. Neugierig zog ich einen rosafarbenen Stoff hervor und entfaltete ihn auf dem Bettrand. Er setzte sich auf und sagte mit seiner neuen Stimme: »Damit will deine Mutter deine Matratze neu beziehen.« Diese hier hat sie schon gemacht. Er zog die Decke beiseite, um es mir zu zeigen. Wenn ich mir diesen Moment in Erinnerung rufe, glaube ich, dass noch nichts verloren ist. Er will mir sagen, dass es ihm nicht schlecht geht. Dabei ist dieser Versuch, mit der Welt in Verbindung zu treten, gerade ein Zeichen dafür, dass er sich von ihr entfernt. Danach hat er nicht mehr mit mir gesprochen. Ich saß an seinem Bett und versuchte Simone de Beauvoirs Mandarin von Paris zu lesen. Ich konnte mich nicht auf die Lektüre konzentrieren. Auf irgendeiner Seite dieses dicken Buchs würde mein Vater nicht mehr leben. Am Sonntag ging ich hoch in sein Zimmer, während meine Mutter unten einen Kunden bediente. Ich fand ihn mit gesenktem Kopf auf der Bettkante sitzend vor. Er starrte verzweifelt auf den Stuhl. Er hatte den Arm ausgestreckt und hielt ein leeres Glas. Seine Hand zitterte heftig. Ich begriff nicht gleich, dass er das Glas auf dem Stuhl abstellen wollte. Sekundenlang betrachtete ich seine Hand, sein verzweifeltes Gesicht. Dann nahm ich ihm das Glas ab und half ihm, sich wieder hinzulegen, indem ich seine Beine aufs Bett hob. Ich kann das, oder das ist sehr erwachsen von mir. Ich wagte es, ihn wirklich anzusehen. Sein Gesicht hatte nur noch eine vage Ähnlichkeit mit dem Gesicht, das er immer für mich gehabt hatte. Um sein Gebiss, das er nicht hatte herausnehmen wollen, zogen sich die Lippen zurück und entblößten das Zahnfleisch. Ich spülte Geschirr, als mein Onkel und meine Tante eintrafen. Nachdem sie meinen Vater gesehen hatten, setzten sie sich in die Küche. Ich kochte Kaffee. Ich hörte meine Mutter oben hin und her gehen und dann die Treppe herunterkommen. Trotz ihrer ungewöhnlich langsamen Schritte nahm ich an, sie käme nur nach unten, um einen Kaffee mit uns zu trinken. In der Biegung der Treppe sagte sie leise, es ist vorbei. Das Geschäft existiert nicht mehr. Auf dem Grab hat meine Mutter einen schönen Marmorstein aufstellen lassen. Sein Name 1899 bis 1967. Schlicht. Braucht keine Pflege. Ich bin am Ende meines Vorhabens angekommen. Das Erbe ans Licht holen, das ich an der Schwelle zur gebildeten bürgerlichen Welt zurücklassen musste. Er fuhr mich auf dem Fahrrad zur Schule. Ein Fährmann zwischen zwei Ufern, bei Sonne und Regen. Vielleicht sein größter Stolz, sogar sein Lebenszweck, dass ich eines Tages der Welt angehöre, die auf ihn herabgeblickt hatte. In all der Zeit, in der ich geschrieben habe, korrigierte ich auch Klassenarbeiten und erstellte Musterlösungen für Aufsätze, weil ich dafür bezahlt werde. Diese gedanklichen Spielereien lösten in mir dieselben Gefühle aus wie Luxus, ein Eindruck von Unwirklichkeit, das Bedürfnis zu weinen. Letztes Jahr im Oktober stand ich mit meinem Einkaufswagen in einer Schlange. An der Kasse saß eine ehemalige Schülerin von mir. Das heißt, ich wusste nur, dass sie 5 oder 6 Jahre zuvor meine Schülerin gewesen war. Ich erinnerte mich nicht mehr an ihren Namen und auch nicht mehr daran, in welche Klasse sie gegangen war. Um etwas zu sagen, fragte ich, als ich an der Reihe war, wie geht es Ihnen? Gefällt Ihnen die Arbeit hier? Sie sagte, ja. Und nachdem sie meine Konservendosen und Getränke eingetippt hatte, beschämt, das mit der Berufsschule hat nicht geklappt. Sie schien zu glauben, dass ich noch genau wusste, welchen Weg sie hatte einschlagen wollen. Ich verabschiedete mich mit einem Auf Wiedersehen von ihr. Sie griff bereits mit der linken Hand nach den nächsten Einkäufen und tippte mit der rechten auf ihre Kasse herum, ohne hinzusehen. Der Platz von Annie Ernaux aus dem Französischen von Sonja Fink. Es sprach Stephanie Eid. Dramaturgie Cordula Huth, Besetzung Arne Köhler, Ton und Technik Mike Weißzack, Regieassistenz Christine Stühlen, Komposition Martin Schütz. Hörspielbearbeitung und Regie Erik Althoffer. Produktion Hessischer Rundfunk mit der Audioverlag 2020. Redaktion Cordula Huth.